Und heute ist es mit morgen Grund für unsere Einsamkeit. So viel gibt es zu fragen, so vieles zu verstehen. Und heute ist es mit morgen Zeit für manches einzusehen. Wir reißen Mauern nieder und bauen die nächsten auf. Und heute ist es mit morgen. Und heute ist es mit morgen. Und heute ist es mit morgen. Kein Staat, kein Feind. Meinst du wirklich? Kein Staat, kein Feind. Kein Feind, kein Sieg. Ist es so weit? Liegst du richtig? Kein Staat, kein Feind. Kein Feind, kein Sieg. So viel Grund zu kämpfen, so viel Angst in mir. Und heute ist es mit morgen. Der Feind, der schläft in dir. Er sagt dir, was du tun musst, frisst dich von innen auf. Und heute ist es mit morgen, der Terror nimmt seinen Lauf. Wir suchen die anderen Fehler und suchen die eigene Weg. Und heute ist es mit morgen. Und heute ist es mit morgen. Und heute ist es mit morgen. Start, kein Feind. Meinst du wirklich? Kein Start, kein Feind. Kein Feind, kein Sieg. Ist es so weit? Liegst du richtig? Kein Start, kein Feind. Kein Feind, kein Sieg. Wir reißen Mauern nieder und bauen die nächsten auf.